heute hier, morgen dort, den Tresor aufgebohrt, hab mich niemals deswegen beklagt. Hab's ja selbst so genäht, wie die Brüche gezählt, hab es häufig und gerne gewagt. Manchmal bohrt das so schwer und ich dachte, es wär ein Defekt, immerhin an der Schlagbohrmaschine. Doch nach nicht mal einem Jahr wird mir schlagartig klar, dass das ein Holz- und kein Metallbohrer